Man soll sie angefangen, bis auf das heutige Jahr. Doch er soll sie banden, für was du hier geschah. Der Teufel war gefangen, bis auf das heutige Jahr. Doch er soll es die Banden, für was du hier geschah. Das sollen sie nicht zeugen, mit Gottes großer Gnade. Das schlug wieder je, keiner hat Kontakt. Doch als sie sie betrug, da machte sie das Grauen. Schon wieder nicht für dich, die toten Männer und Frauen. Das Böse rennt zu bannen, durch Gott gefallen geschreit. Und einen durchgebaut, aber ja, ihr Licht erscheint. Die Brüste kann es gerade, Gottes heilige Schrein. Das sollte für immer des bösen Fessel sein. Der Teufel war gefangen, bis auf das heutige Jahr. Woher soll die Banden, für was du hier geschah? Der Teufel war gefangen, bis auf das heutige Jahr. Woher soll die Banden, für was du hier geschah? Die Menschen in der Kirche, was der sich untertan. Sie waren seines Glauben und winken ihn voran. Doch was ich da die Hoffe, das Leben kommt hinaus. Der Satan war gefangen, unten in Gottes Haus. Ein Mond voll junger Priester und Feind des Teufels vor. Zerstört die Kathedrale, wohin der höchste Not. Das Böse schien aus Schlag und von den Trommeln. Ein neuer Tag war an, das rote Sieger war. Der Teufel war gefangen, bis auf das heutige Jahr. Doch er verrückt die Banden, für was nur hier geschah. Der Teufel war gefangen, bis auf das heutige Jahr. Doch er verrückt die Banden, für was nur hier geschah. Das Gotteshaus zerstört, es schien die Sonne klar. Es wurden Wüsten anlegt, die Wüsten voran an. Doch schloss kein Tage später und keiner sich verwandt. Das ist nur der Einheit, erneut das Böse an. Das Gotteshaus zerstört, es schien die Sonne klar. Es wurden Wüsten anlegt, die Toten drüber sahen. Doch schloss kein Tage später und keiner sich verwandt. Das ist nur der Einheit, erneut das Böse an.